Ihr hört hier eine Radiosendung über den marxistischen Denker und Kommunisten Walter Benjamin. Wir sind im dritten und letzten Teil der Sendung angelangt, in der wir uns einem zentralen Text von Walter Benjamin widmen wollen. Dem Text über den Begriff der Geschichte, der im Jahr 1940 entstanden ist. Oft genannt Benjamins Geschichtsthesen. In diesem Text kommt der eigenwillige und originelle Ansatz des marxistischen Denkens von Walter Benjamin zum Ausdruck. Es geht zentral um die Motive des historischen Materialismus. Über die Deutung von Walter Benjamins Thesen zum Begriff der Geschichte ist oft gestritten worden. Benjamin selbst hatte diesen Text nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, da er etliche Missverständnisse befürchtete. Wenn also dieser Teil der Sendung komplizierter, kreisender, redundanter erscheint, so ist dies möglicherweise dem Charakter des zugrunde liegenden Textes geschuldet. Geschichte ist nur etwas, wenn sie mit Freiheit zu tun hat. Die Pflanzen haben keine Geschichte in dem Sinne. Es gibt natürlich eine Naturgeschichte, es gibt Evolution von Pflanzen und von Tieren, aber das ist nicht die Geschichte, die Benjamin vor Augen hat, weil sie nicht mit Freiheit zu tun hat. Benjamin, und damit reiht er sich in einer Denktradition, die spätestens seit der Aufklärung und mit der klassischen deutschen Philosophie und mit deren Erben, mit Karl Marx und dem Marxismus zu tun hat, Geschichte in der Perspektive der Realisierung von Freiheit in der Gesellschaft der Menschen denkt. Die Freiheit ist für Benjamin aber nicht das Resultat, und damit unterscheidet er sich von dieser Denktradition, nicht das automatische, sichere Resultat einer fortschrittlichen Geschichte, die also eine Geschichte wäre, bei der die Realisierung von Freiheit quasi vorausgesetzt oder mindestens vorangestellt ist als Ziel, sondern Benjamin versucht, die Realisierung von Freiheit als Unterbrechung von Geschichte, nicht als das Resultat eines Fortschritts in der Geschichte, sondern als Unterbrechung von der Unfreiheit, die die bisherige Geschichte produziert hat. Die Frage nach der Freiheit stellt sich nicht objektiv im Sinne der Unparteilichkeit einer vermeintlich unparteilichen Geschichtswissenschaft, sondern es ist eine ganz konkrete Sache und die ist Gegenstand von ganz konkreten Interessen. Die Freiheit als Ende, als Unterbrechung von einer Unterdrückung kann, und damit ist Benjamin mit Marx auf einer Meinung, welcher dachte, dass nur die Arbeiterklasse kann sich selbst befreien. Die Tradition der Unterdrückten ist für Benjamin die Perspektive, in der die Freiheit als konkreter Anspruch von Generationen von Menschen, denen die Freiheit untersagt wurde, erst erkennbar wird. Die Freiheit ist nicht gedacht als ein Ideal, das in der Zukunft realisiert werden muss, sondern als eine Möglichkeit, die immer schon da ist und die immer wieder untersagt und unterdrückt wird. Und diese Stimme, die aber wesentlich ist für die Konstitution des Geschichtsbegriffs, eben ohne Freiheit lässt sich keine Geschichte denken, und dieses Freiheitsmoment zur Sprache kommen zu lassen und damit eine geschichtliche Erkenntnis zu ermöglichen, bedarf es des Rückgriffs zur Tradition der Unterdrückten. Die sechste These aus dem Text zum Begriff der Geschichte. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist sie ein und dieselbe, sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse herzugeben. In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser, er kommt als der Überwinder des Antichrist. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte. Wie das politische Denken von Benjamin zu charakterisieren wäre. Also Benjamin war in der es gab tatsächlich, ich würde sagen, zwei Phasen, und die entscheidende Wende würde ich mit der Marx-Rezeption von Benjamin identifizieren. Der frühe Benjamin war sehr beeinflusst von Gershon Scholem, von messianischen Strömungen der deutsch-jüdischen Intelligenz, und hatte ein sehr starkes anarchistisches Motiv, der bei ihm prägend war. Erst auf die Ende 20er, Anfang 30er Jahre datierte die Auseinandersetzung mit Marx und mit dem historischen Materialismus. Sie wurde vermittelt sehr stark von einer Freundin von ihm, von Asia Latsis, einerseits, und andererseits mit dem Verhältnis zu Kommunisten seiner Zeit, Max Horkheimer, Adorno, aber auch natürlich sehr viel Bertolt Brecht in einem anderen Sinne. Und in die zweite Phase ist nicht mehr als anarchistisch zu bezeichnen, sondern es gibt tatsächlich eine Annäherung von Benjamin an die Theorie des historischen Materialismus, aber ich würde sagen an die Arbeiterbewegung und an die kommunistisch organisierte antifaschistische Kräfte. Der frühe Benjamin war eher ein anarchistischer Denker, auch weil er nicht Politik betrieben hat. Der war ein frei denkendes Individuum sozusagen. Und erst später hat er, obwohl er nie in einer Partei tatsächlich organisiert war, aber hat sich Fragen der politischen Organisation und politischer Bewegungen sich näher angeschaut. Und deswegen würde ich sagen, dass dann die zweite Phase, obwohl die anarchistische, anti-autoritäre und nihilistische Momente seiner frühen Phase nicht ganz verloren gehen, sich an den Kommunismus genährt hat. Für mich war auf jeden Fall interessant, dass es so eine Tendenz gibt in der Benjamin-Forschung, dass man sich eben entweder nur mit Benjamin als historischen Materialisten auseinandersetzt oder dass man ja fast mystizistisch so ein bisschen abschweift und seine revolutionstheoretischen und geschichtsphilosophischen Implikationen da so ein bisschen rauslässt oder Überlegungen einfach rauslässt, und dass es da anscheinend diese Trennung gibt und die sich auch nicht wirklich aufgelöst hat. Also Irving Wolfert hat in den 70ern schon mal darauf hingewiesen, und es gibt aber in der Forschungsliteratur nicht viele Menschen, die wirklich versuchen, das auch ernsthaft zusammenzudenken. Ganz fundamental spannend, muss ich gestehen, finde ich das Mystische, vielleicht auch auf so einer ganz oberflächlichen Ebene schon als so eine wichtige Korrekturbewegung gegenüber diesem sehr steifen, sich am Ende in der Tradition der Aufklärung verstehenden Marxismus-Leninismus, die dachten, wahrer zu sein als die Wahrheit des Bürgertums und die sich mit auf der Seite der Geschichte wähnten oder auf dem Verlauf der Geschichte wähnten, und dem dieses Mystische gegenüberzustellen oder da so eine Korrekturbewegung zu versuchen und vielleicht auch dann erstmal nichts unversucht zu lassen, und sei es im Zweifel ein Rückgriff auf Theologie und sei es im Zweifel ein Rückgriff auf Mythologie, als die sich letztlich das Bürgertum auch entpuppt, das ist die Korrekturbewegung, für die ich dann Benjamin schätze. Und an der Stelle lohnt vielleicht gar nicht der Streit, ob er eher Mystiker oder eher Marxist ist, sondern es lohnt quasi anzuerkennen, dass eine bestimmte Form des Marxismus auf jeden Fall die Korrektur um des Mythischen oder um die mythische Dimension bedarf. Mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ginge es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Walter Benjamin, Notizen zur Erkenntnistheorie, Passagenwerk. Und zwar schafft Benjamin weniger in den Thesen, mehr im theologisch-politischen Fragment, was er vorher schreibt, eine Säkularisierung des Theologischen ins Profane hinein. Und daraus begründet sich nochmal eine neue und vielleicht erfolgreichere Form auch der Religionskritik. Also er nimmt einen Gedanken aus der Aufklärung, Säkularisierung, also die Trennung von ja, profanen und religiösen Sphären, und traut aber der Aufklärung, und das ist ja dann auch sehr typisch für den Aufklärungsbegriff der Frankfurter Schule, 4 Jahre nach den Thesen entsteht die Dialektik der Aufklärung, da wird die Dialektik der Aufklärung veröffentlicht, dass die Aufklärung eigentlich gar nicht so einlösen kann, was sie verspricht. Und indem Benjamin eben dieses aufklärerische Motiv gerade von der Theologie her denkt, also es gibt im theologisch-politischen Fragment dann den Messias, der das Messianische vom historischen Geschehen erlöst und dadurch so eine trennende Verbindung zwischen beiden eigentlich schafft. Dadurch schafft er nochmal so eine Kontrollinstanz zur Aufklärung aus der Theologie heraus, die dann eben auch keine Religion mehr ist. Und es ist dann auch spannend, dass er genau dieses Argument gegen eine theokratische Vorstellung zum Beispiel wendet. Also er macht eigentlich eine Religionskritik mit der Theologie, die ihm hilft, die Aufklärung nochmal zu aktualisieren. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Also erstmal ist es eine Reaktion Benjamins auf eine ja scheinbar historisch ausweglose Situation. Also er schreibt es vor dem Hintergrund des Hitler-Stalin-Paktes, wo die europäische oder auch die globale antifaschistische und antinazistische Linke tief enttäuscht worden ist von der Sowjetunion, wo sie keinen Ausweg mehr sieht, dieses Nazi-Deutschland erfolgreich auf europäischer Ebene zu bekämpfen, antifaschistisch. Und dann macht er eigentlich was, was sehr typisch ist für messianische Ansätze aus der jüdischen Linken dieser Zeit. Nämlich er guckt sich messianische Motive an und zieht die Theologie hinzu. Und da gibt es eben in dieser ersten These so eine Konstruktion von diesem Schachapparaten. Also ein Apparat, der von einer Puppe gelenkt wird scheinbar. Aber in diesem Apparaten sitzt ein Zwerg. Und dieser Zwerg ist mit der Theologie assoziiert, den der historische Materialismus, der mit der Puppe assoziiert ist, in seine Dienste nehmen muss. Und da macht er eine sehr spannende Wechselkonstruktion auf, weil die eine Seite nicht ohne die andere kann, wenn man eben diesen antifaschistischen Kampf gewinnen möchte. Ich würde mich da gerne der Wörter von Winston Churchill bedienen. Winston Churchill hat von der dunkelsten Stunde gesprochen. Das war tatsächlich in vielerlei Hinsicht ein katastrophales Moment. Die Thesen sind von Benjamin 1940 im Sommer geschrieben, zur Zeit des Molotow-Ribbentrop-Pakts, also des Nichtangriffspakts zwischen Nazi-Deutschland und Sowjetunion. Der Vormarsch des Faschismus und des Nationalsozialismus schien zur Stunde tatsächlich unaufhaltsam zu sein. Im ganzen internationalen Antifaschismus setzte eine gewaltige Krise an. Das war eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Benjamin hat seine Thesen geschrieben, ich würde denken, direkt unter dem Einfluss des Gefühls des bevorstehenden Endes. Nicht nur seines Individuellen, er hat sich umgebracht, wenige Wochen, nachdem er diesen Text verfasst hat, sondern des Endes vom ganzen europäischen Judentum, von der kommunistischen Bewegung und von der Hoffnung auf Befreiung von den reaktionären Kräften, die an die Herrschaft gekommen waren. Benjamin wendet sich gegen die Vorstellungen von der Geschichte als eines Ablaufs, vom Fortschritt als einer kraftvollen Unternehmung ausgeruhter Köpfe, von der Arbeit als der Quelle der Sittlichkeit, von der Arbeiterschaft als Protégés der Technik und so weiter. Er verspottet den oft gehörten Satz, man müsse sich wundern, dass sowas wie der Faschismus noch in diesem Jahrhundert vorkommen könne, als ob er nicht die Frucht aller Jahrhunderte wäre. Walter Benjamin richtet sich in seinen Geschichtsthesen zentral gegen eine Vorstellung linearen historischen Fortschritts. Diese Vorstellung von Geschichte ist ursprünglich in der Sozialdemokratie entstanden, fand sich aber auch wieder im Marxismus sowjetrussischer Prägung. Der Fortschrittsgedanke hatte die Sozialdemokratie an das Bestehende gebunden. Denn wenn der Fortschritt automatisch unaufhaltsam wächst, wer sollte dann auf eine Revolution setzen, die den bisherigen Gang der Geschichte unterbricht? Der konnte abwarten, die Organisierung am und im Bestehenden ausrichten, bis hin zu einem langsamen Übergang in bessere Zeiten. Diese besseren Zeiten sind dann aber immer wieder in die Zukunft vertagt. Die Zukunft bietet Trost in der Vorstellung glücklicher Nachfahren, die eigene Gegenwart aber bleibt entwertet zurück. In diesem Denken konnte jene verzweifelte Situation überhaupt nicht gefasst werden, mit der sich Walter Benjamin im Jahr 1940 konfrontiert sah. Die Geschichtsthesen und insbesondere auch die achte, über die wir heute gesprochen haben, über den Ausnahmezustand, gelten auf jeden Fall zunächst einem Verständnis der gegenwärtigen Situation und des Faschismus. Insbesondere ist die These des Ausnahmezustandes als Regel eine Interpretation des Faschismus als keine Ausnahme, sondern als eine Folge, eine konsequente Folge von Tendenzen, die die europäische Geschichte bestimmt haben im Ganzen. Darüber hinaus geht es insofern, als die Thesen den Anspruch haben, einen Begriff, einen philosophischen Begriff von Geschichte zu bestimmen, das nicht nur auf die Situation des 20. Jahrhunderts anzuwenden ist, sondern eben als philosophisch für die Geschichte im Allgemeinen zu gelten hat. Und bei Benjamin ist so, dass Geschichte immer ausgehend von der Jetztzeit zu erkennen ist. Die historische Erkenntnis ist immer in der jeweiligen Situation des erkennenden Subjektes zu verankern. Und insofern ist seine Auseinandersetzung mit dem Faschismus eine Lehre, die darüber hinausgeht und die für das vergangene Jahrhundert gilt und auch für spätere Jahrhunderte aktualisierbar ist oder den Anspruch hat, aktualisierbar zu sein. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wir vielleicht eine Lehre daraus ziehen können, dass gerade zur Stunde der größten Gefahr Benjamin eine philosophische Theorie der Geschichte entwickelt hat, bei der er die Hoffnung auf eine Befreiung nicht aufgegeben hat. Und er tritt mit einer unglaublichen Sicherheit und Zuversicht auf in einem Moment, wo die Welt verzweifelt war. Selbst ein starker Mann wie Winston Churchill hat von der dunkelsten Stunde geredet. Und gerade zu dieser Stunde, die objektiv verzweifelt war, hat Benjamin die Kraft, die Zuversicht gefunden, zu schreiben, dass doch eine Hoffnung da ist und dass er den Aufruf zum antifaschistischen Kampf gerade in dem Moment zu der Welt geschrien hat, als jede Hoffnung verloren gegangen schien. Einmal macht er in einer These zum Beispiel so ein Bild auf von der erlösten Menschheit, der ihre Vergangenheit voll auf Zufalle. Und das ist erstmal so eine utopische Vorstellung. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass es eine Denkfigur ist, die sich sehr leicht oder sehr gut mit dem Begriff der Hoffnung darstellen lässt, weil Hoffnung etwas ist, was einerseits aus Verhältnissen entspringt, die eben Hoffnung bedürfen und andererseits aber immer über diese Verhältnisse hinaus verweist. Und daran ist eben dann auch dieses Erlösungsversprechen bei ihm gebunden. Und das Erlösungsversprechen steht so ein bisschen für die Notwendigkeit, etwas zu denken, was etwas anderes ist als die Verhältnisse, in denen wir leben. Und das ist eben nur erreichbar durch diese Konstellation von historischem Materialismus und jüdischem Messianismus. die neunte These aus zum Begriff der Geschichte. Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Gerhard Scholem, Gruß vom Angelus. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Einmal beruft er sich wesentlich auf Marx' Kritik des Goethe-Programms, wo eben kritisiert wird, dass technischer Fortschritt identisch gesetzt wird mit einem tatsächlichen Menschheitsfortschritt, könnte man es vielleicht nennen bei Benjamin. Und eine Figur, die das sehr gut darstellt, ist der Engel der Geschichte. Also davon hat wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie mal mit den Thesen auseinandergesetzt hat, schon mal was gehört. Er zeichnet da ein Bild von einem Engel, der eigentlich zurückblicken möchte oder der das Gesicht der Vergangenheit zugewandt hat und einen Trümmerhaufen sieht eigentlich, der durch dieses Fortschrittsdenken, durch dieses immer weiter Fortschreiten angehäuft wird und ist in der Lage, Geschichte als Katastrophentheorie zu sehen. Und der wird aber weggeweht von einem Sturm, der Fortschritt heißt. Also der dieses immer weiter Fortschreiten, und zwar Fortschreiten der Katastrophe ist eben. Und sein Argument, und das ist dann ein theologisches Argument, ist, dass man eigentlich eingedenken müsste. Und das ist eine säkularisierte Vorstellung von Erinnern. Im Prinzip, dieser Engel ist keine atheologische Figur und er sagt, eigentlich müssten wir gerade in dieser Konstellation mit dem Messianismus zu einem Begriff kommen, der Vergangenheit und Gegenwart in einer dialektischen Zeitkonstellation zusammenzudenken imstande ist. Und erst dann können wir sowas wie tatsächlichen Menschheitsfortschritt, der gar nicht positiv utopisch bei ihm umrissen ist, entwerfen oder überhaupt erlangen oder so eine Perspektive erlangen. Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen. Und dadurch wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen, der wirkliche Ausnahmezustand. Mit wirklichem Ausnahmezustand meint Benjamin, glaube ich, eine Situation, in der die Herrschaftsordnung tatsächlich bedroht ist. Der wirkliche Ausnahmezustand muss herbeigeführt werden. Das ist der wesentliche Unterschied zur Ausnahmezustand für Theorie von Carl Schmitt. Bei Carl Schmitt heißt es, dass der Souverän über den Ausnahmezustand entscheidet. Der Ausnahmezustand, den Benjamin vor Augen hat, ist keiner, über den entschieden werden soll. Das heißt, es gibt nicht einen Souverän, der über die Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung urteilen soll und entscheiden soll, ob die Ausnahme vorliegt und nicht vorliegt und die entsprechende Maßnahme genommen werden müssen oder nicht. Der Ausnahmezustand, den Benjamin meint, muss herbeigeführt werden. Das heißt, es gibt vor allem einen Wechsel der Perspektive. Er schaut auf den Ausnahmezustand nicht mit den Augen des Souveräns oder der Autorität, die darüber entscheiden soll, ob er vorliegt oder nicht, sondern er schaut auf den Ausnahmezustand von der Perspektive der Unterdrückten, die ihn herbeizuführen haben, weil sie unterdrückt sind und ihre Unterdrückung als die Norm erkennen, die herrschende Klasse als Fortschritt verkaufen will. Die Unterbrechung dieser Norm, das heißt dieser Herrschaft und dieser Unterdrückung, wäre erst eine historisch-qualitative neue Situation, oder was für Benjamin die Revolution sein soll. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, die sich dem marxistischen Denker, Kommunisten und Philosophen Walter Benjamin gewidmet hat. In Originaltönen waren zu hören Esther Leslie aus London, Janis Walter aus Berlin, Daniel Gönitzer aus Wien, Manuel Di Segni aus Turin und Berlin, Charlotte Trottier aus Leipzig. Integriert war außerdem die Aufnahme einer Lesung von Heiner Müller aus dem Jahr 1990. Der Großteil der Gespräche, auf denen diese Sendung basiert, ist bei der Kantine Benjamin entstanden, die vom 24. bis 30. August 2020 in Chemnitz stattgefunden hat. Nur das Gespräch mit Esther Leslie ist im August 2009 in Weimar entstanden. Es lohnt sich, einen Blick auf die Homepage des Kantine-Festivals zu werfen. Hier sind die Aufnahmen aller Vorträge zu finden, die in diesem Jahr in der Kantine Benjamin gehalten worden sind. kantine-festival.org. Der Schachspielautomat ist indessen auf den Hund gekommen. Er hat sich verwandelt in einen Pfandrückgabeautomat, hinter dem doch eine Angestellte steht, die die zurückgegebenen Flaschen in die Kästen einsortieren muss. Die Arbeit und ihre Interessen dürfen sich heute bekanntlich nicht blicken lassen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Noch drei Zeilen Benjamin zum Schluss. Aus einem Rundfunkvortrag über Brecht. Wir schließen nicht, sondern brechen ab. Sie können, meine Damen und Herren, diese Betrachtung mit Hilfe jeder guten Buchhandlung fortsetzen. Gründlicher aber ohne dieses. Danke.